Hören Sie jetzt im Schneckenradio Anmerkungen zum Weltgeschehen. Einen wunderschönen guten Abend zur 39. Folge des Podcasts. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Die 38. Folge ist ein bisschen verschollen. Wir waren in London, das heißt, es gibt diese Folge, aber die Aufnahme ist nicht gut geworden. Das heißt, irgendwie werden wir sie veröffentlichen. In der Hoffnung, dass man sie auch irgendwie mal toll machen kann oder verständlich machen kann. Wir verstehen noch nicht, was wir gesagt haben. Kommen heute angetrunken mit einem Biercast. Ja. Ja, und zwar mit einer Bière Blonde. La Chouffe Bière Blonde Dardenne, also ein aus den Dardennen. Aus Vibrin in Belgien, aus Achouf, so heißt das auch. La Chouffe aus Achouf, also in Belgien die Stadt heißt La Chouffe. Es ist ein helles Bier mit 8,0%. Oh Gott. Das passt gut, weil wir schon einen Tee haben und das eine 1-Liter-Flasche ist. Eine 750 Milliliter. Ja gut, das ist ja weniger als 2 1-Liter-Flaschen. Jeder ein Bier und noch ein bisschen Tee. Ich kann rechnen. Verrückt. Ja, und damit das Bier nicht kalt wird, würde ich sagen, fangen wir damit einfach direkt an. Das ist eine größere Flasche. Sieht auch sehr edel aus. Sieht es? Nein. Mit dem Gartenzwerg? Mit dem Gartenzwerg auf dem Cover. Also nein, ich finde es immer sehr verwirrend von Bieren, solche großen Flaschen irgendwie. Es ist ungewohnt. Das Geräusch hast du doch in die vorher aufgenommen. Das schon. Ja, das ist doch nicht. Also wer jetzt keine Lust auf ein Bier kriegt. Es sprudelt dafür aber ein bisschen zu. Verdächtig. Ist ein bisschen trübe. Für ein helles ist es ein bisschen trübe. Sieht aus wie ein Weizen. Schäumt ordentlich. Der Schaum geht aber auch ordentlich zurück. Ja. Meiner noch ein bisschen. Ist kein harter Schaum. Kein harter Schaum, sagt unsere Bierexpertin. Ja, du hast dich letztens beschwert, dass unser Biercast immer so aussehen. Wir sind im Ranking. Ich habe mich gefreut, dass wir überhaupt im Ranking sind. Wenn wir erstmal anstoßen. Es riecht nach nichts. Ja, da ist es stinkt nicht. Doch, es riecht nach was. Es riecht nach Bier. Wahrscheinlich bist du immer noch so von deinem anderen Alkoholiker so dermaßen benommen. Das ist süß. Es ist süß. Oder kommt es davon, dass du viel Käse gefuttert hast? Für 8,0 ist es nicht bitter. Liegt es an meinem Käsegaumen gerade, oder? Also süß würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist total süß. Sobald jemand Zucker reingekippt hätte. Malt d'Orge. Was heißt das? Malz. Malt d'Orge, weiß ich nicht. Das hat wieder so einen komischen Abgang wie jeder. Ah, Zutaten. Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen. Hefe, Zucker. Ja, Zucker. Da ist er. Koriander. Koriander. Ich mag jetzt Koriander. Ich bin jetzt ein großer Koriander-Fan seit kurzem. Auch im Bier? Nein. Das ist nicht schön. Wo haben wir das überhaupt her? Erzähl das doch mal eben. Das haben wir aber Trinkgut gekauft. Eine recht unspektakuläre Geschichte. Wir waren bei Trinkgut und... Haben Bier gekauft. Ja. Echt? Ja. Die haben 1 Liter Flaschen, 0,75. Ja, die andere haben wir auch von dort. Ah, stimmt, ganz am Anfang. Jetzt erinnere ich mich. Ganz am Anfang damals. Muss man eben hier, weil... Ganz am Anfang damals. Ich höre mich so schlecht. Aber ich bin da. Vor 5 Jahren haben wir die gekauft. Und haben auf den speziellen Augenblick gewartet, bis wir die Englisch auf... Podcast, wo ich mal sich... Hallo? Hallo? So ist viel besser. Kann man nicht jetzt besser hören als mich? Ich glaube nicht. Du schaubertierst ein bisschen die Nerven unserer Zuhörer. Nicht die Bohnen. Unseres Zuhörers. Danke. Hallo nochmal. Markus. Hallo Markus, dich. Danke. Dankeschön an dieser Stelle nochmal. So, Prost. Ich kann einfach näher rangehen. Ja. Und nicht nur, dass wir Bier trinken, wir essen auch Käse, weil jeder braucht ja unbedingt... eine Grundlage. Aber ich finde dieses Bier, das hatte so einen typischen Nachgeschmack wie diese amerikanischen Biere. Die haben alle so einen merkwürdigen Abgang. Das gerade? Ja. So ein bisschen würzig, malzig irgendwie so. Das haben deutschen Biere gar nicht. Ja, ist auch kein Zucker drin in deutschen Bieren. Nee, aber das haben die ja dieses das ist so typisch, das amerikanische Bier hatte das auch mal gehabt. Kurzer Schwenk in unsere, also eine kurze Anekdote. Wir waren in San Diego und wir wohnten in einem homosexuellen Viertel. Kann man das so sagen? Wo, wann? In San Diego. Ach so, ja. Und da gab es ganz viele Schwulenkneipen und eine Lesbenbrauerei. Und unserem letzten Abend waren wir in der Lesbenbrauerei und da hatten die ganz viele Biersorten von ganz leichtem Bier bis Starkbier über 10%. Da waren auch Schwule drin. Also es würde jetzt nicht sagen, dass es eine reine Lesbenbrauerei. Nein, aber die wurde von Lesben geführt. Wo hast du das schon mal erkannt? Kann man nicht vorstellen, eine Schwule in eine Brauerei aufmachen. Jetzt mal die Klischees auszukehren. Zum Glück hört das keiner. Also du bist nicht homosexuellen feindlich, sondern nur schwulenfeindlich, oder? Nein. Das ist ja auch mal was. Nein, ich hab gegen alle was. War das eben eigentlich ein Mann oder eine Frau? Ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt. Weil die Titten waren gemacht. Die war komplett, die sah sehr, sehr künstlich aus, aber die hatte dafür sehr schmale Schultern und sehr zarte Hände. Also das Wesen. Die hatte kleine Ohren, das fand ich ein bisschen... Kleine Ohren machen die schutzig? Ja, Männer haben eigentlich nicht so kleine Ohren, glaube ich. Die sah sehr... Ah, die Stimme war tief. Ja, muss ja nichts heißen, aber die Hände, also die Schultern waren relativ schmal, der Rücken war sehr schmal, die Hände waren relativ zart. Also die hatte keine Pranken. Aber sah schon sehr künstlich aus. Es war schon irgendwie fies. Als Frau zweifelt man auch, oder was? Ja, ich habe die ganze Zeit gezweifelt, ob das jemand war, aber ich glaube, es war doch eine Frau. Die war halt sehr gemacht, außer. Ja, aber warum muss man denn so einen tiefen Ausschnitt haben, wo man halt die gemachten Titten sieht? Ja, aber macht man die Titten umsonst, oder was? Aber es ist doch ein Unterschied zwischen gemachten Titten und echten Titten, oder? Also ich finde gemachte Titten nicht so schön anzusehen. Nee, ich wollte es auch nicht sehen. Nee, überhaupt nicht. Das sah irgendwie fies aus. Ich glaube, wenn eine relativ normale Frau, also was heißt normale Frau, aber wenn eine Frau, die eine gewisse Oberweite hat, eine vergleichsweise große Oberweite hat, so weit aufknüpft, dann sieht man mehr, als man heute da gesehen hat. Das sah schon sehr... Also ich finde das... Straff. Ja, das ist ja das Schöne an Brüsten. Tatjana Molchanova zu der Schönheit an Brüsten. Das ist halt was Weiches. Und das ist was man ein bisschen formen kann. Das ist halt, muss nicht unbedingt so komisch plastikmäßig aussehen, wie dieses, was die heute, was dieses Wesen da heute hat. Das sah ein bisschen aus wie diese Plastiktitten aus dem Karnevalszubehörladen. Ja. Ja. Hätte ich jetzt auch erwartet, wenn da irgendwas rausspringt. Weil da wackelte ja gar nichts, da konnte ja gar nichts springen. Nee, das ist ja eigentlich das Überraschende. Das ist der Überraschungsweg. Man wartet die ganze Zeit, bis was kommt. Ja. Ganz anderes Thema. Wir waren gerade in einer Cocktailbar. Weil. Ja, hat multiple Gründe. Also ich habe ja irgendwie so einen Reader, einen öffentlichen Reader aufgestellt, wo ich einfach mal sehr viele Podcasts gesammelt habe, weil ich vorher kaum irgendwelche Podcasts gehört habe und sowieso nicht irgendwelche Themen betreffend, die ich gar nicht so, wofür ich mich bislang nicht interessiere. Und da war halt auch der Jörg Meyer mit seinem, mit Matthias Bauer, die den wie heißt denn der Trinkcast? Bildungstrinken. Bildungstrinken.com heißt der Podcast. Und da habe ich mal reingehört und in eine Folge, wo sie den, komme ich drauf? 1934 heißt er. Cosmopolitan 1934. Besprechen, also beziehungsweise die Entstehungsgeschichte oder die Geschichte, warum. Wie es dazu kommt, dass Jörg Meyer den irgendwie so mitveröffentlicht hat, neu erfunden hat, weiß er gar nicht was. Und Das hat mich also ein bisschen auf den Geschmack gebracht, doch auch mal in so eine Cocktailbar zu gehen, weil ich bislang wirklich noch nie in einer waschechten Cocktailbar gewesen bin und habe herausgefunden, um die Ecke hier ist eine, und zwar die Square Bar. Square Bar passenderweise, weil es ist auch irgendwie nur so ein quadratischer Raum. Er ist nicht groß, das heißt, innen drin passen regulär vielleicht 15 Leute rein. Mhm. Man kann sich dann vielleicht noch ein bisschen drängeln und einfach nur stehen, aber das ist dann nicht mehr so gemütlich. Man kann auch draußen sitzen und Bier trinken. Also die bieten auch Bier an. Die haben eine Getränkekarte, wo auch minderprozentiges drin ist. Und ganz verwunderlich, der Barkeeper ist auch schön gesprächig und hat dann eigentlich auch meine Frage ganz gut beantwortet, was von so einem Cocktail zu halten ist. Das heißt, der hat gleich gesagt, er könnte den gerade nicht mixen, weil sie irgendwas nicht hätten. Cranberry, nee, Cranberries eben nicht. Genau, Cranberries kommen eben nicht rein, sondern Himbeersirup. Eigentlich richtige Himbeeren oder was? Die machen das irgendwie selbst, plus zusätzlich noch richtige Himbeeren, frische Himbeeren. Und wie war das mit dem 1934? Was gerade hergibt. Also, da hat er uns erklärt, dass in den jetzt momentan modernen Cosmopolitan, der durch die Serie Sex in the City auch relativ populär geworden ist, Cranberry-Saft reinkommt und Wodka. Und in den diesen 1934er, da kommt Gin rein und Himbeersirup. Nee. Hab ich verstanden. Also in der Wikipedia steht heute wieder ein Cosmopolitan, meist nach moderner Rezeptur gemixt, zum Beispiel aus 4 Zentilitern Wodka mit Zitronenaroma, 1,5 Zentiliter Triple Sec Orangenlikör, 1,5 Zentiliter Limettensaft sowie 3 Zentiliter Cranberry Saft im Cocktail Shaker mit Eis geschüttelt und straight up, also ohne Eis, in ein Cocktailglas abgeseit. Mit Limettenschnitz dekoriert. Und ich meine, das hat er gesagt. Genau, das ist der Moderne. Ja, dass der mit Wodka gemacht wird. Und Wodka findet er aber nicht so aussagekräftig wie Gin. Gin hat ja einen sehr starken Geschmack. Und deswegen findet er den Cosmopolitan mit Gin besser. Habe ich doch gerade eben gesagt. So ja, umgekehrt hast du es gesagt. Nein, ich habe genau so gesagt. Du hast gesagt, dass der 1934er mit Wodka gemacht wurde. Nein, mit Gin. Ja, stimmt ja nicht. Der wird mit Gin gemacht? Nee, mit Wodka. Der 1934 wird mit Wodka gemacht? Ja. Was? Warum? Weiß ich nicht. Aber der meint doch, dass er den alten besser findet als den neuen. Ja, das ist die Rezeptur seit den 1990ern. Mit Wodka? Ja. Den findet er aber nicht so gut wie die mit Gin. Richtig. Hab ich doch auch gesagt. Nein. Was habe ich denn gesagt? Ich glaube, du hast es so gesagt. Verarsch mich doch. Nicht die Bohne. Wir haben gleich den ganzen Käse hier gefuttert. Wir nehmen den hier gleich ein Viertel. Erzähl doch mal, was für ein Käse das ist, den du da. Ich habe vergessen, wie der heißt. So ein Weichkäse schmeckt wie Kuchen. Mhm. Vom Biercast zum Käsecast. Ich habe immer Bier. So, und ich hatte zunächst mal den Cocktail namens Rheingold, eine Hommage an Düsseldorf. Das ist ein Cocktail auf Steinen. Aus Steinen aus dem Rhein? Ich hoffe nicht, dass die aus dem Rhein waren. Die waren eisgekühlt. Eisgekühlte Steine, da kommt Martini drauf. Mehr weiß ich nicht mehr. Gold. Goldblätter. Da war ich jetzt ein Gold. So, Goldblätterchen war auch drauf. Ja. Hat etwas herb geschmeckt, wobei herbe Sachen bei mir immer Kopfschütteln eigentlich verursachen. Und den fand ich interessant, angenehm herb. Okay. Muss ich jetzt nicht ein zweites Mal haben, aber weiß ich jetzt, wie es schmeckt. Kann ich sagen, wie es schmeckt. Ja, danach hatte ich einen Martini, weil ich noch nie einen Martini getrunken habe. Und der ist schon ein bisschen prägnanter. Also, wie soll man das sagen? Das ist ein bisschen, ja, auch herb. Das Herbe kommt da auch deutlicher. Also so zum Ausdruck, dass man eigentlich auch den Geschmack länger im Mund hat, denn das Gefühl hatte ich, dass dieser herbe Geschmack eigentlich sich länger im Mund hält. Und dann nimmt man halt so, ich glaube, das ist auch so ein Cocktail halt zum Nippen. Wenn du das in großen Schlücken trinkst, ist es irgendwie Käse. Aber James Bond trinkt ihn doch in großen Schlücken. Tut er das? Schon. Man könnte das leisten. Weil man müsste ein viel Hacker sein, als er eigentlich ist. Er fährt anschließend ein Auto und bringt ein paar Menschen um. Ja. Ich bin doch eh Alkoholiker. Geschüttelt, nicht gerührt. Hat er auch gesagt, ja. Wer? Der Barkeeper? Mhm. Ich fand seine Technik, die Cocktails zu schütteln, sehr interessant. Da bin ich noch am Tanzen, ne? Hatte so einen ganzen, also die hatten keinen Bar, also die hatten keinen Mixer oder sowas. Er hat alles selbst geschüttelt. Sehr viel Kraft. Das sieht kraftvoll aus. Aber der hatte auch ein sehr markantes Aussehen, eine sehr markante Stimme, fand ich auch. Also ich glaube, den würde ich wiedererkennen. Er machte einen sehr wachen Eindruck auch. Ja, da war, man hatte den Eindruck, der war nicht so gleichgültig. War interessiert er dann an dem, was man da getrunken hat. Ja, ob einem das geschmeckt hat, aber ist natürlich nicht so einfach zu erzählen, also, oder zu werten, was einem jetzt wirklich schmeckt. Also, in blöder Umgebung hätte ich vielleicht auch irgendwie so mehr negative Urteile gemacht und sowas, aber wenn man sich halt Zeit nimmt für die einzelnen Cocktails und sowas, wenn man halt auch so drauf ist, zu versuchen kennenzulernen, was denn das Besondere an diesem einen Wodka ist, oder an dem Wodka, an dem einen Cocktail ist. Da wäre ich ja durchaus nicht abgeneigt, das mal zu ergründen, ne, was so toll sein soll an einzelnen Sachen. Und da fand ich halt irgendwie so, bei dem Martini oder so, dass du halt sehr stark Alkohol zu nimmst einfach. Und das ist halt ein bisschen nicht zum Kopfschütteln bitter. Also die Bitternoten sind nicht so, dass man, dass sie einen sofort überwältigen und gleich so eine Kampfansage abgeben, sondern so kommen eigentlich so gediegen daher. Das ist schon ein bisschen bitter, aber ja, halt nicht süß. Und das finde ich, also ich meine, ich kenne halt sehr viele sehr süße Cocktails. Und bei den billigen Cocktailkneipen gibt es ja diese Cocktails, wo man schon sagt, kommt da noch Alkohol oder ist jetzt nur Sahne drin? Und das hat man halt bei so einem Martini nicht. Da weiß man sofort, aha, Alkohol. Mhm. Ja, aber der ist jetzt auch keiner, der fies schmeckt. Ja, eben. Ich hab ja kurz dran genippt und das war so ein sehr weicher Geschmack, der so einen sehr umschmeichelt. So im Spiel. Oh, komm, spiel mit mir. Ja. Also es gibt schon Wodka-Marken, da würde ich sagen, oder es gibt Alkoholika, da würde ich sagen, irgendwie so, oder Whisky oder sowas. Da gibt es schon einige, wo ich so ehrlich am liebsten Kopfschütteln bin und eigentlich das in großen Schlücken runterwürgen oder schütteln. Aber das kann man bestimmt mit einem Frauen-Nikotin vergleichen. Es gibt so welche, die sind halt so wie dieses Wesen, was vor uns saß und und dann etwas, ach ja, vielleicht will ich davon. Guck mal hin. Gibt es das? Was? Ach ja, Dekolletés. Du bist doch der Mann, du musst doch wissen. Aber ich bin kein großartiger Dekolleté-Gucker. Ja, deswegen hast du mich auch in Münster so rausgehen lassen. Das war ja nicht schlimm. Nö, das war nicht schlimm, das war auch eher natürlich. Bei der, die wir heute gesehen haben, wäre das sehr merkwürdig gewesen, wenn die noch mehr aufgemacht hätte. Oder so. Oder versucht hätte, das zu pressen oder so. Ja, ich sah schon an sich, also vom Gesicht her sah die schon ziemlich... War schon ziemlich, aber vielleicht weniger Make-up hat es vielleicht auch getan und die Haare nicht so steif. War schon ein bisschen maskulin unterwegs, oder? Ich meine, das darf ja auch gern. Ich habe da ja gar nichts gegen. Also es ist gerade nur, dass es optisch ein bisschen aus dem Rahmen oder auffällt in ihrer, also in dieser Form. So wie mir. Jetzt auf der Straße jetzt die Juden auch auffallen, die halt irgendwie so mit Perillen, wie heißt das? Besen. Pasten, okay. Und Kappa? Kippa. Ja, aber die haben auch diese fetten Hüte drüber. Fällt einem ja auch auf. Und wenn jemand so viele Knöpfe aufmacht, fällt das halt auch irgendwie auf. Ja gut, man muss halt repräsentieren, was man dann hat. Wenn schon so viel Geld gekostet hat. Ich weiß nicht, was so Brüste kosten. Keine Ahnung. Man sieht das ja wirklich nicht gut aus. Aber ich habe schon ein paar Mal gemachte Brüste gesehen, die sahen wirklich alle immer so aus. So. Nee. Irgendwie nicht. Da sind amerikanische Pornos ja auch voll mit von. Also du kannst da quasi als Frau nur mitspielen, wenn du irgendwie so Scheinwerfer hast wie sonst was. Ja, aber das heißt ja wieder in Deutschland, oder bei diesen amerikanischen Looken, die so total künstlich aussehen, diese runden Ballons. Ja, die Amerikaner scheinen ja tierisch drauf zu stehen. Ja, und die Deutschen, die wollen ja eher so natürlich das haben. Also, dass das einfach ein bisschen... die sagen doch immer extra, das ist halt dieses... Es gibt ja dieses weiß nicht, ich weiß das, California-Style oder wie das heißt, American-Style... Dann diese, einfach nur diese Medizinbälle, diese aufgepumpten Teile, die einfach nur rund und völlig unnatürlich aussehen, weil so keine Brust, also so, es gibt keine Brüste natürlich in Wildbahn, die so aussehen. Hm. Oder halt eher so ein bisschen natürlich, weil die so eine natürliche Brustform haben. Es ist nicht ganz mein Terrain, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe mit diesen Brüsten nichts zu tun und deswegen ist mir auch immer ziemlich egal, wie die aussehen. Mit allen Brüsten oder was? Nicht mit allen, aber mit den, also mit Präsentierten. Relativ öffentlich Präsentierten habe ich ja nichts zu tun und dann ist mir eigentlich auch relativ wumpe, wie die eigentlich aussehen. Also ich kann mich jetzt auch nicht über Naked Eyes in der Blödzeitung, wie sie es mal gegeben hat, ich glaube, die sind da nicht mehr drauf, ich weiß es nicht mehr, weil ich die Blödzeitung einfach nicht lese und sowas, aber dafür konnte ich mich eigentlich nicht begeistern. Ich konnte mich aber auch nicht aufregen, dass die drauf sind. Ja, aber das sind doch meistens, ich glaube... Weil das ist Zeitungspapier. Das ist noch nicht, ja, das ist Zeitungspapier, aber ich fand auch immer, wenn ich die gesehen habe, das waren auch keine schönen ästhetischen Körper, die man da sah, sondern einfach nur so die Uschi von dem Mann, die noch irgendwie ein paar unpassende Tattoos irgendwo hat und Ja, mal keine so. Ich habe halt, hab mal so einen Nebenjob auf dem Schacht gehabt und sowas, und da habe ich begriffen, dass sowas durchaus ganz nett sein kann, wenn man nämlich irgendwo arbeitet, wo man wirklich kein Sonnenlicht hat während der ganzen Arbeitszeit. Und dann so ein Stimmungsaufheller. Im Schrank sich hinhängen oder kann, was? Ja, reicht in der Zeitung, ist dann okay. Dann ist das Bild schon was anderes als irgendwie Ribéry im Sportteil. Ja, kann ich verstehen. Und das sind auch, ich sag mal, Menschen, die aufeinandertreffen, die sich dann auch nicht gegenseitig wehtun. Also dann ist dieses Bild dann nicht als Degradierung der Frau gedacht. Und ich glaube, so funktioniert es dann eigentlich auch nicht. Hm. Ich glaube, die so auf irgendwas scharf sind, die brauchen was anderes. Ich glaube auch nicht, dass in dem Augenblick, wo man dieses Bild sieht, das ist auch nicht unbedingt diese Frau als Person dann, glaube ich, so begehrenswert. Das finde ich eigentlich umso schlimmer. Wenn man dann einfach nur so ein anonymes... Das findest du schlimmer? Das ist auch gut. Ich weiß nicht, aber... Ist ja auch jeden Tag eine andere. Ja, natürlich ist es jeden Tag eine andere, aber die Frage ist, findet man das so gut, dass man einfach nur als Symbol, also was heißt Symbol, aber stellvertretend für einfach nur für die Nacktheit ist, oder man jemand dich, deinen Körper und dich persönlich, dein Aussehen attraktiv findet. Das ist ja nie gewollt, von keiner Seite. Ja. Und wenn das dann bedient wird, finde ich es okay. Ich weiß auch nicht, ob ich mich diskriminiert fühlen würde, wenn dann nackte Kerle irgendwo drauf wären und Frauen sich Zeitschriften kaufen würden, wo nackte Kerle drauf sind. Für mich nicht diskriminiert dadurch. Aber es gibt ja die Schiene, dass Leute sagen und sowas, dass das Frauen diskriminieren, deswegen muss das weg. Naja. Ich habe, glaube ich, jetzt schon erzählt, was ich für Cocktails gehabt habe. Du hast aber noch nicht erzählt, was du hattest. Nee, also... ich hatte sehr interessante Cocktails mit sehr interessanten Ingredienten drin, die ich so bis jetzt noch nicht im Cocktail kannte. Und für jemanden wie mich, der durchaus ganz gerne dem Kochen verfällt und gerne neue Geschmäcker ausprobiert, war das schon sehr interessant. Also mein erster Cocktail war Wodka, auf Wodka-Basis mit Limette. Da war auch was Süßes dabei. Ich glaube, da war irgendwie so ein Honig mit dabei. Und, was ganz interessant war, Kräuterfrischkäse. Und der Kräuterfrischkäse, also beim ersten Schluck hat man das schon sehr intensiv rausgeschmeckt. Und das war eine sehr merkwürdige Mischung erstmal. Da dachte ich mir, was tut denn der Kräuterfrischkäse in meinem Wodka-Glas drin? Aber so im Nachhinein war das schon sehr interessant. Das hat auch bis zum Schluss gut geschmeckt. Und das war kein Cocktail, wo man sagt, okay, kenne ich. Du immer ganz gerne sagst, ja, kenne ich. Den Geschmack kenne ich jetzt. Sondern wirklich interessant. Und es hat auch nicht diese, genauso wie der Barkeeper es beschrieben hat, es hatte nicht diese sahnige Schwere. Weil oftmals sind diese Sahne-Cocktails ja unheimlich schwer. Ja. Und ich mag sowas auch gar nicht so gerne. Es gibt ja Leute, die können das literweise in sich reinkippen. Ich finde sowas eher unangenehm. Und der Cocktail, der war schon interessant. Würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Lieblingscocktail. Ist von der Geschmackserfahrung fand ich es irgendwie ganz cool. Kombination war auch gelungen. Also ich will nicht sagen, also würde nicht sagen, dass das überhaupt nicht reingepasst hat, sondern es war durchaus gelungen. Also ich fand das schon, ich würde es auch weiterempfehlen, wenn man das ganz gerne mag. Also wenn man gerne so milchig oder ein bisschen cremig das Ganze gerne hat, dann wäre es, glaube ich, auch interessant. Also es ist halt nicht süß, also es ist schon, hat schon eine gewisse Süße, aber es hat kein Pina Colada oder sowas. Und mein zweiter Cocktail, der war... Ja, da kann ich ja eben in den British trinken. Also ich habe genippt, habe mich aber entschlossen, da nicht nochmal zu nippen, weil das mit dem eher bitteren Rheingold, hieß es, sich nicht vertragen hätte. Ja. Also man muss dann, glaube ich, wirklich bei einem Cocktail bleiben. Ja. Und das zweite Problem, was ich hatte, also durchaus durch diese Sahne-Cocktails, die man schon mal getrunken hat und die diese eher billigen und sowas, dass man dadurch halt sehr viele negative Erfahrungen hat. Dass man sagt, so einen kann ich trinken, also will ich noch einen trinken, ich fühle mich irgendwann übergeben. So. Ja, bei dem war das gar nicht der Fall. Bei dem nicht, ne. Der hat mich nur wegen, ja, eher in Richtung Süße gehend und das ist halt... Ja. Warum sollte sich jemand Lippen süß und dann mal bitter? Ja, nee, das passt nicht, nicht, deswegen habe ich das nicht mehr weiter verfolgt. Genau, also das. Aber ich fand jetzt nicht umwerfend geil. Nee, da war, also da war jetzt nicht so was, was jetzt, deswegen meine ich, das ist ja nicht mein Lieblingscocktail jetzt, wo ich sage, boah, jetzt muss ich aber nächstes Mal nochmal trinken, aber es war eine interessante Erfahrung und wenn ich würde es auch weiter empfehlen, das mal zu probieren. Also es war jetzt nicht für dich abstoßend. Nee, ist aber ein, dann ist, kam. Genau, also ich fand, man konnte die einzelnen Zutaten auch durchaus rausschmecken. Und da auf den ersten Schluck war das ein bisschen merkwürdig, aber dann hat man durchaus erkannt, warum man das macht. Also kann man verstehen. Das hat mich gestört. Und dann hatte ich einen Cocktail, da würde ich sagen, das ist eines meiner Lieblingscocktails jetzt geworden. Fand ich ganz hervorragend. Das hieß... In so einem Mule war das, aber was war das denn für ein Mule? Auf jeden Fall etwas so ein asiatisches und hat irgendwie so einen ganz asiatischen Namen gehabt. Kein Wodka, was war das? Gin war drin. Mhm. Es war Gin drin, es war Limette drin, also ein Limettensirup, ein Ingwer-Sirup oder irgendwie was und mit Koriander serviert. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich ganz gerne Koriander, also mittlerweile, also anfangs fand ich Koriander eher und mit dem Alter hat doch sich die Zuneigung gegenüber dem Koriander doch entwickelt und ich fand das eine hervorragende Mischung. Also man hat es probiert, man hat es getrunken, es war süß und dann kam dieser Ingwer, diese Ingwer-Schärfe, die einen so ein bisschen runtergeholt hat. Von diesem, ach, es ist ja so süß, ich kann es mir einfach so reinkippen. Ding. Es hat so ein gebremstes Zeug, einfach nur in sich reinzukippen. Diese dann ist wirklich zeitlich gemeint. Das ist ein Unterschied von 3-4 Sekunden. Ja, genau. Man denkt, oh, toll, will nochmal ansetzen, denkt, oh, ist aber gar nicht scharf. Und dann brennt es wirklich. Scharf fand ich den gar nicht. Nein, aber es brannte halt so ein bisschen im Rachen. Und ich fand's ein angenehmes Brennen. Also Also für mich schon. Ein bisschen schon. Würzig, ja. Also es war sehr, sehr spicy. Also es hat diese typische Ingwer-Schärfe, wie ich das immer sage. Carsten meinte, da kannst du nicht so ganz nachvollziehen können, was ich mit Ingwer-Schärfe meine. Aber jeder, der schon mal Ingwer-Bonbons gegessen hat, weiß, was ich hier gerade meine. Also es fängt immer ganz mild an und irgendwann denkst du, ach du Scheiße. Und mit dem Koriander serviert, also das Koriander war jetzt nicht im Cocktail drin mit Mix, sondern es war als, wie heißt das nochmal, als Topping oder, also war dekoriert mit dem, mit dem Büschel Koriander, war das sehr passend, also hat es sehr, sehr angenehm geschmeckt. Ja, es war also ein 0,3er Glas, also ein nicht gerade kleines Glas, würde ich sagen. Ja. Ich hätte nicht gewusst, ob ich das von A bis Z fertig trinken wollen oder ob der Geschmack mir nicht nach irgendwie so der Hälfte irgendwann derbe auf den Keks geht. Nö, also ich fand... Das hätte ich bei irgendwelchen derartigen Drinks vielleicht irgendwann gedacht. Und denke, oh. Nee, also das fand ich dadurch, dass man immer so abgebremst wurde, es einfach so in sich reinzukippen und tatsächlich dafür Zeit genommen hat, es zu trinken, durch diese Schärfe eben, die anschließend angekommen ist, fand ich es überhaupt nicht langweilig. Also es war immer wieder überraschend, es war immer wieder schön. Es war immer wieder eine schöne Begegnung. Also es war so, man kennt sich, man trifft sich immer wieder und denkt sich, ach wie schön, man hat sich wieder getroffen. Es war doch wieder angenehm. Also es ist auch wirklich ein sehr angenehmes Ambiente. Aber die hatten die Bedienungen sind sehr zuvorkommend. Ja, man bekommt auch immer Wasser nachgeschenkt, so Gurkenwasser, also so Wasser mit Gurke drin, so ist kein Gurkenwasser, sondern Wasser mit Gurke drin, kriegt man immer wieder nachgeschenkt. Ja, die beraten ja auch einen. Und wenn die das Gefühl haben... Also, sie fragen auch jeden zweiten, ob er das erste Mal da wäre. Also... Also das sind auch Leute, die waren auch zum ersten Mal, viele die waren, haben wir jetzt zum ersten Mal da sind. Vielleicht kommt der normale Cocktailtrinker erst später. Ich weiß nicht, wir waren um 10 Uhr wieder raus. Ja, kurz nach 10. Aber die hatten auch ganz interessante Kombinationen bei Cocktails. Also die haben gesagt, sie hat ihre Sommerkarte und die hatten Cocktails mit Zutaten. Was war das? Was war das? Spargel? Ich habe einen Cocktail mit Spargel gesehen. Dann habe ich einen Cocktail mit Basilikum. Also die hatten durchaus viele Gewürze drin. Dann war es, was war das denn? Was war das, was sie nicht hatten? Was sie nicht uns servieren konnten? Da war doch etwas gegrillt. Ja, gegrillte Limette. Gegrillte Limette, genau. Fand ich auch sehr interessant. Also stand da was mit rauchigem, mit was rauchigem Geschmack. Da gab es auch einen Cocktail mit Kalinka, wie heißt nochmal dieses auf Kefir-Basis, also ist schon viel. Die haben eine ganz große Gin-Tonic-Karte, eine relativ umfangreiche. Ich bin immer auch viel Gin-Tonic. Ja, also für den Fun ist es durchaus geeignet. Ich finde es auch eigentlich als Kneipe eigentlich sehr gut, aber man geht ja nicht zum Biertrinken eigentlich hin, außer wenn man sich draußen hinsetzt, aber draußen braucht man sich eigentlich nicht hinsetzen, weil dann kann man sich auch in einen Biergarten setzen. Ja. Aber vom Ambiente her, ich würde es mir für andere Ambientes schon die Stimmung dann so ein bisschen da wünschen. Ein wenig. Es waren durchaus nette Leute da, die waren natürlich manchmal auch ein bisschen Etipetete. Wer war denn Etipetete? Hm? Wer war denn Etipetete? Der Nachbartisch. Ja, okay, außer die Frau mit den Plastikbrüsten. Die war ja gar nicht da. Ist auch egal. Die beiden Mädels, die waren total etipetete am Nachbartisch. Waren die das? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja, schon Leute, die mal eben also was Cooles trinken wollen, kommen da. Ich meine, dafür ist so eine Bar natürlich prädestiniert. Also dieses als Event nutzen wollen. Wäre aber auch merkwürdig, wenn man da Stammträger hätte. Erstmal das und zweitens als zum Vorsaufen finde ich das auch ein bisschen teuer. Also kleiner Abzug in der B-Note. Also Cocktails waren, fand ich, durchgehend gutes, was ich getrunken habe, aber doch sehr teuer. Wobei ich weiß ja nicht, was sonst. Okay, das ist nur Happy Hour, 5 Euro Cocktail, aber. Ja, aber in der Altstadt mit einem Normaltarif zahlst du ja auch schon 6,50 für irgendeinen Cocktail. Oder 8 Euro. Ja, 8 Euro, da bist du ja bei deren Preisen ungefähr. Ja, also wir haben bei 6,50, wenn du gefragt wirst, willst du für 2 Euro mehr einen richtigen Cocktail, sagst du auch ja. Das stimmt. Also wir haben jetzt insgesamt, also die Cocktails kosten zwischen 8 und 10 Euro. Teurer habe ich nichts gesehen. Teurer ist 10 Euro. Ja, ich meine, dieser Happy Hour Cocktail ist alles mit Wodka. Ja, fieses Zeugs. Auf jeden Fall ist ich da, es reicht aber auch so. 2 Cocktails, muss ich sagen, haben wir dann auch durchaus vom Betrunkenheitsgrad gereicht. Ich glaube, wenn man mehr Martini saufen möchte, kann man sich das auch selber herstellen. Schätze ich jetzt mal. Ich glaube, wenn es jeder könnte, dann gäbe es den Beruf des Barkeepers nicht. Das glaube ich schon, weil die Bar-Atmosphäre da einiges dazu tut. Und Martini ist, glaube ich, nicht etwas, was du in der Bar trinkst, aber die übrigens zu Hause dir zusammen schüttelst. Aber manche machen das auch. Aber das ist das, was ich hatte. Also ist, der Martini, der schmeckte schon also vordergründig fand ich, also im Vordergrund, also auf der Zunge war es halt durch, also bitter, und im Hinterkopf hatte man im Nachhinein, dass man halt immer gemerkt hat, so, das haut jetzt ordentlich rein. Nicht, also es wurde, die gefühlte Wärme war da und so, und die Beschwingtheit des Kopfes, nicht, dass man also ein bisschen das ging los, und das finde ich, hast du mit Wodka eben auch. Also du kannst jetzt. Ja, aber die Wodka finde ich, also ich bin kein erfahrener Martini-Trinker, ich hätte nur zwei bei dir genippt. Und ich fand immer wieder, dass Wodka ist schon viel rauer. Also das Ding war noch, also der Martini ist auch warm geworden, hat aber genauso weitergeschmeckt. Also der Geschmack hat sich nicht wesentlich verschlechtert, dadurch, dass der Martini wärmer geworden ist. Ich habe mehr Wermut reingeschüttet, weil das war das Nette. Sie haben ein Kännchen mit Wermut daneben gestellt und man hätte halt den trockenen Martini noch ein bisschen verfeinern können, so nach eigenem Gusto. Wobei mir das gar nicht geschmeckt hat. Also mir hat der trockene schon gut geschmeckt. Aber ich hätte auch Wodka saufen können stattdessen. Also guten Wodka. Also ich meine, aber man hätte den aufmachen können als irgendwie eine Art von Cocktail, in dem man da auch eine Zitrone reinhaut. Genau, da war so ein Stück abgerieben in der Zitronenschale drin. Ja, die sich jetzt aber nicht so wirklich bemerkbar gemacht hat, aber das. Aber man hat sehr intensiv gerochen, also ich finde, man hat schon sehr, sehr stark gerochen. Ja, also ich meine, bei allen Cocktails darf man sagen, die sind alle sehr gekonnt hergestellt worden. Also. Ja, ja. Nicht, also es ist durchaus, also man hat nicht den Eindruck, dass steht irgendwie Hans Wurst gerade da und mixt nach. Nee, gar nicht, das war alles, da saßen die Handgriffe. Ja. Passt auch. Also ich fand den Typen sehr markant. Den erkennt man auch wieder. Ja. Den habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo gesehen. Ich habe es auch in der Kürzekneipe gesehen. Ah ja. Ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ein paar Mal habe ich den Arschel gesehen. Ich achte nicht so auf Kerle. Nee, ich hab nur darauf geachtet, weil er so relativ markantes Aussehen hat. Zum Thema auf Kerle achten. Wir waren gestern bei Rewe einkaufen, gestern Abend, nach 22 Uhr, glaube ich. Und da stand an der Wurstdecke neben uns ein Typ. Und ich wusste zum Verrecken nicht, wo ich ihn herkenne. Der kam mir so bekannt vor. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich einfach. Der hat uns auch nicht gegrüßt, also kannte uns offensichtlich nicht. Oder woher auch? Wollte uns nicht kennen. Ich weiß. Ja, wenn du auf Partys bist und Leute dich irgendwie voll quatschen, dann grüßen die dich meistens auch dann anschließend. Wir haben ja nicht voll gequatscht. Nee, haben wir nicht. Aber ich dachte, vielleicht waren wir irgendwo auf einer Party, wo wir den gesehen haben und mit dem gelabert haben, wie auch immer. Aber er hat uns nicht gegrüßt. Er hat deutlich den Eindruck gemacht, ob er uns kennen würde. Also war mir schon klar, okay, vielleicht ist das irgendjemand Prominentes, der nur gerade anglotzt, wie doof. Weil er hat relativ schnell das weitergesucht. Und oh Gott, jetzt geht schon los. Und vergrault die Leute. Und dann ist möglicherweise mir heute Morgen eingefallen, wo ich ihn herkannte. Kannte, ja. Ja, und zwar von meinem ersten Barcamp war er derjenige, der die einzige Session geführt hat, die ich mitgenommen habe. Warst du noch auf einer Session? Ja. Dann warst du schon wieder bei Wolken zu dort? Nee, bei TKMX. Ja, bei TKMX. Auch nicht richtig, oder? Nee, ich bin nur kurz durchgerannt. Und dann will ich essen. Ja, und er ist der Lokalredakteur. Das brauchen wir alles nicht wissen. Das brauchen wir alles nicht wissen. Wir müssen jetzt nicht so intensiv auf die Leute eingehen. Also muss das alles rausschneiden? Nee, aber nachher kennen die sich noch. Er hört das schon. Hm? Er hört das schon. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht, ich habe nur angeholt bei der Wursttheke. Was hast du gemacht? Ich habe nur angeguckt bei der Wursttheke. Ja, das stimmt. Ist doch kein Lästern oder so. Ach, solange wir noch Meinungsfreiheit haben in Deutschland, finde ich da auch ziemlich locker. Ich darf nicht sagen, wer der war. Nee, ist ja kein Promilender. Nee, ist er nicht. Vielleicht bald. Vielleicht bald. Durch diesen Podcast. Ja. Der Käse ist echt lecker. Und das La Chouffe. Ich kann jetzt diesen... Es hat einen ziemlich typischen Geschmack und ich kann aber diesen Geschmack jetzt nicht so... Also ich habe das Gefühl, ich habe oft in England ähnliche Biere getrunken, die dieses Geschmack haben. Genau, meine ich ja. USA und England. Ja, aber wo, was ist denn dieser Geschmack? Das ist kein Ale, oder? Nein, nein. Oh, vielleicht ist es das. Schmeckt ein bisschen wie ein helles Ale. Vielleicht ist es das. Aber lecker. Und dieses aber lecker ist, glaube ich, dem Zucker geschuldet. Ich kann sagen, ja. Weil das ist nicht nach deutschem Reinheitsgebot, sondern nach belgischen Verschmutzheitgebot. Schmutzi. Schmutzgebot. Das Schmutzi-Bier. Das ist eine völlig abgeschweift. Wir haben gar nicht mehr über das Bier geredet. Ja, aber da wir ja kaum mehr sagen können, als schmeckt gut oder schmeckt nicht gut. Stimmt, aber wir sind im Ranking. Yeah. Ist das total ratsam, auch mal über andere Dinge zu sprechen. Was haben wir eigentlich letzte Woche gemacht alles? Was wir letzte Woche gemacht haben? Letzte Woche, wir waren so viel unterwegs. Wer will das denn wissen? Niemand, aber unser Hörer will das wissen. Den können wir da anrufen. Toll, nett. Wir waren in Benzersiel. Ja. Wir waren in London. In Benzersiel haben wir keinen Podcast aufgenommen. Das war das erste Mal, dass wir zusammen im Urlaub waren und keinen Podcast aufgenommen haben. Haben wir uns das vorgenommen? Wir hatten zumindest ein Podcast-Gerät mit dabei gehabt. Ja, aber ich meine Gerätschaften immer mit dabei habe, aber ich habe es mir jetzt, glaube ich, nicht vorgenommen. Ich wollte es eigentlich an einem Abend, wir wollten ja den Wattenschluck mal ein bisschen austesten. Das wäre auch das größere Stück. Ich weiß es nicht. Und es war, glaube ich, aber wirklich das erste Mal, dass wir weg waren und dann kein Podcast mehr. Wollten wir über den Wattenschluck was sagen? Nee. Du kannst gerne was mehr von dem Bier haben. Ich mache eh noch einen Saufkast über den Wattenschluck, dann ist es okay. Mhm. Ich weiß gar nicht, es schmeckt wie ein Ale, aber halt. Zucker-Ale. Wobei, es gibt ja auch Biere, da habe ich relativ schnell die Gewissheit, morgen früh hat man einen Schädel. Ich habe bei dem jetzt nicht das Gefühl, ich habe unbedingt... Ich weiß nicht, aber ich will das nicht austrinken. Warum nicht? Ich glaube, es ist mir zu viel. Ich habe den Geschmack ein bisschen satt. Es schmeckt wie ein Ale, ja. Es schäumt auch nicht wie ein Ale. Nee, so richtig lecker ist das nicht. Siehst du, das meine ich hier. Man muss ein bisschen davon trinken. Das erste Glas war okay, war ausreichend. Mehr muss man davon nicht trinken. Fällt dir jetzt eine Geschichte dazu ein. Weil du am letzten Mal so eine nette Geschichte zu dem Bier erzählt hast. Ja, natürlich. Wir sind in den Schweizer Alpen. Schnee ist gerade schön weggetaut, dass also wir über die Wiesen stapfen und noch ein bisschen Reif an den Schuhen haben. Warum sind wir eigentlich immer in den Alpen? So kann das nicht was Bürgerliches sein. Warum können wir nicht irgendwo in Köln sein? Karstadt im Lager. Karstadt im Lager. Ja, sehr weit. Und streifen eine Schafswiese. Im Karstadt im Lager. Gibt es Schafe in der Schweiz? Natürlich. Wo? Nur. Ich habe da keine Schafe gesehen. Das heißt ja nichts. Ich habe auch den Typen noch nie gesehen. Und in der Ecke der Schafswiese. Da steht der Almöhi bei einem Fässchen Schweizer Ale, importiert aus Belgien. Und der lächelt dich an. Holt einen Humpen raus. Und sagt, hau ab, du! Und bietet dir diese, das trübe, aber doch so wie ein Bananenweizen aus. Ist ein bisschen wie Schafspisse. Und du sagst, im Leben nicht. Und du gehst weiter. So ungefähr schmeckt das. Sehr schön. Ja. Jetzt habe ich den Käse fast vollständig gekillt. Das stimmt nicht, da ist noch ganz viel Käse. Ich habe, weil du diesen Hartkäse überhaupt nicht isst. Ich bin ja die Einzige, die diesen Vegan befuttert. Du hast ein bisschen gestreichelt. Ich habe mindestens so ein Stück davon gefuttert. Was? Wann denn? Vorhin. Also jetzt gerade. Guck mal. Die Packung war vorher so groß. Das ist hier so klein. Oh, man kann bei diesem Käse den nicht mehr richtig schmecken. Also weil der ist sehr geschmacksintensiv. Der? Ja. Ja, schmeckt nach Schweißfüße. Nach Schweizer Füßen. Schweiß. Nach Schweizer Füßen. Schweißfüße. Extra teuer. Aber? Ich hatte ja meine Zweifel, ob man wirklich... riesiges Stück hier. Wie sinnvoll es ist. Also ich meine, ich hatte bei einem Cocktail, in der Cocktailbar schon irgendwie so die erste Frage gestellt, was kann man denn nach so einem Rheingold, also eher bitterem Cocktail, denn sinnvollerweise noch trinken? Und die Empfehlung war eigentlich, bei dem Bitteren zu bleiben. Das finde ich keine schlechte Empfehlung. Und jetzt dachte ich, Willi, was kommt, wie kann man danach wirklich noch Bier trinken? Ich bin scheiße. Nö, ich fand es gar nicht so scheiße, aber wie gesagt, das stimmt schon, also ein Glas hätte gereicht. Ja. Aber ich meine, man ist ja auch ein bisschen Hacke, ohne dass man jetzt lallt. Meinst du? Also ich finde, ich rede viel langsamer, viel deutlicher als sonst. Nein. Oder bin ich die Einzige, die das so empfindet? Ja. Sehr schön. Du redest eigentlich immer ziemlich deutlich. Echt? Ich finde, ich bin immer so super schnell. Aber beim Podcasten nicht. Also muss ich mir eigentlich immer vorstellen... Du musst immer das Podcast-Gerät mit haben. Ich muss mir eigentlich immer vorstellen, ich podcaste gerade und dann rede ich voll vernünftig. Bei Videoaufnahmen ging es aber auch. Was für Videoaufnahmen? Als wir im Bus saßen. Warum? Wobei, als ich dann aufgenommen wurde, wiederum nicht, weil ich mich wieder viel zu schnell... Okay. Ist eigentlich an uns irgendwas normal? Ob an uns irgendetwas normal ist? Hände, Beine, Füße. Hände, Beine, Füße, Ohren. Ohren. Daran haben wir ja heute auch erkannt, dass also doch wohl eher eine Frau war. Diese Frau hat immer kleine Ohren. Ich glaube, ja. Es gibt auch Männer mit kleinen Ohren. Ja. Wirklich? Weiß ich nicht. Ich hätte es an den Ohren festgemacht. Ich hätte es an einem fehlenden Kehlkopf, Adamsapfel. Das der hat gefehlt? Der hatte keinen. Ja, da kann ich nicht mehr mitteilen. So genau habe ich das nicht studiert. Das Lesen. Gut. Dann würde ich sagen, ein letztes Mal anstoßen. Mit La Chouf. Das ist das erste und letzte Mal im Leben. Hören Sie uns bald wieder, wenn es zum 40. Mal heißt. Mit Carsten und Tatjana. Kommen hier die Anmerkungen zum Weltgeschehen. Tschüss. Tschüss. Sie hörten eine Produktion von schneckenradio.de.